Da war er 18 Jahre alt, jedes Herz brannte lichterloh. Ihr Ziel war es mit aller Gewalt, die Roten zu stürzen von ihrem Thron. Für Deutschland gelebt, für Deutschland gelebt, ihr Glauben galt Führer und Reich. Für Deutschland gekämpft, für Deutschland gekämpft, die Stärke des Feindes war ihm noch gleich. Ob Landsknecht oder Sturmsoldat, so mancher fiel im Kampf. Die Schmerzen reifen zur neuen Tat, die Überlebenden halten Stand. Für Deutschland gelebt, für Deutschland gelebt, ihr Glauben hält Führer und Reich. Für Deutschland gekämpft, für Deutschland gekämpft, Stärke des Feindes war ihm noch gleich. Das Zeichen, welches sie verehrt, hat noch den gleichen Sinn. Und es uns täglich neu beschert, und zum Kampfe führt es uns hin. Für Deutschland gelebt, Deutschland gelebt, ihr Glauben galt Führer und Reich. Für Deutschland gekämpft, für Deutschland gekämpft, die Stärke des Feindes war noch gleich. Ein Leben lang und reißt dem Staat auch die Geduld und steht auf im Kampf voran. Für Deutschland gelebt, für Deutschland gelebt, im Glauben für Führer und Reich. Für Deutschland gekämpft, für Deutschland gekämpft, die Stärke des Feindes war ihm noch gleich. Im Glauben an Führer.